欢迎收听 täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Sophie, hast du kurz Zeit? Ich plane eine Überraschungsparty für Felix, Geburtstag nächsten Freitag. Das ist eine tolle Idee. Wo soll die Feier stattfinden? Ich dachte an meinen Garten, falls das Wetter schön ist. Wir sollten bald die Einladungen verschicken, damit die Leute planen können. Ich habe schon eine Gästeliste erstellt, die alle unsere Freunde enthält. Wir müssen noch Getränke und Snacks organisieren. Um den Kuchen kann ich mich kümmern. Ich backe einen Schokoladenkuchen. Perfekt. Vergiss nicht zu erwähnen, dass es eine Überraschung ist. Klar. Ich schreibe eine Nachricht in die Gruppe und bitte um eine Rückmeldung bis Mittwoch. Super, hoffentlich sagen viele Leute zu und nur wenige ab. 刚才这段对话非常实用，我们赶快来分析一下。第一句提到帮 Felix 举办惊喜派对，用了 Felix Geburtstag。 没错，这是专有名词的属格。如果名字结尾是 es egas 或，我们就不加 es。 而是只加一个撇号。 接着提到的 stattfinden 是举办的意思，然后 Maximilian 说他列了一份 Gästeliste 也就是宾客名单，后面接了一个关系子句 die alle unsere Freunde enthält。 这里的 die 是主格关系代名词，用来修饰阴性的名单。另外，关于负责蛋糕，我们听到 Sophie, 说 um den Kuchen kann ich mich kümmern. 这句用到了固定介系词动词 sich kümmern um, 意思是负责或照顾，后面一定要接德文的受格哦。 最后，寄出讯息后要请大家给予 Rückmeldung, 也就是回复，想参加的人会 zusagen, 不能来的人则会 absagen. 没错。希望大家的派对都能规划成功，我们下次见。